Kundgabe 4855. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.03.1950. Das Recht zu lehren. Heiliges Amt. Euch ist ein heilig Amt gegeben, an meiner Statt zu lehren die Menschen, die euch willig anhören. Dieses Amt ist ernst zu nehmen. Und darum kann euch kein Vorwurf gemacht werden, so ihr meine Lehre, die als reinste Wahrheit von oben kommt, den Mitmenschen zuzuführen sucht und ihr ihnen gegenübertretet, wohl als Gegner, doch nicht feindlichen Sinnes, sondern als meine Vertreter suchet ihr ihnen den Frieden zu bringen, die reine Lehre aus Christi, die von den Menschen gehört werden muss, wollen sie selig werden. Ihr führt also nur meinen Willen aus, so ihr die Wahrheit zu verbreiten sucht, selbst wenn sie euch Feindschaft einträgt, selbst wenn ihr abgewiesen werdet und meine Lehre verspottet wird. Erst solltet ihr meinen Willen erfüllen, bevor der Wille der Menschen berücksichtigt wird. Insbesondere, so der Wille der Menschen dem meinen entgegengerichtet ist. Wenn sich nun die Menschen in Abwehrstellung befinden, könnet ihr wenig ausrichten. Dennoch ist jeder Versuch von mir gesegnet. Regt er doch den Gegner zum Nachdenken an und kann zu einem Erfolg führen nach gewisser Zeit. Euch ist dieses Amt gegeben und ich weiß um jede Möglichkeit des Erfolges für euch. Ich führe euch Wege, die euch zwar erfolglos scheinen mögen, dennoch solltet ihr ohne Widerstreben euch lenken lassen, weil oft nur eine einzelne Seele ein Licht durch euch aufblitzen sieht, das ihren Dunkelheitszustand durchbricht und diese Seele ewig dafür dankbar ist. Ihr habt das Amt von mir selbst zu verwalten bekommen und darum steht euch zuerst das Recht zu lehren als meine Vertreter auf Erden. Wer sich aber selbst ein Lehramt angeeignet hat, ohne von mir berufen zu sein, der darf euch das Recht nicht streitig machen. Besitzet er doch nicht einen Teil des Wissens, das euch aus der Höhe vermittelt wird. Und darum ist er auch nicht recht tauglich für das Lehramt. Er wird nichts geben können, weil er selbst nichts besitzet. Und an dem Grad der Erkenntnis könnet ihr die Fähigkeit eines jeden Einzelnen für das Lehramt prüfen. Und daraus schon geht hervor, dass wer lehren will, von mir selbst gelehrt werden muss. Es geht daraus hervor, dass nicht von Menschen aus ein solches Amt vergeben werden kann, sondern dass ich allein bestimme, wer für ein solches Amt tauglich ist. Darum lasset euch nicht beirren, so ihr angegriffen werdet und euch eure geistige Tätigkeit unterbunden werden soll. Ich schütze meine Diener und helfe ihnen. Und auf wessen Seite meine Hilfe ist, der wird dies auch spüren und weder zaghaft noch mutlos sein. Er wird es fühlen, dass es meine Zustimmung findet, so er vorgeht gegen die unwissenden und Irrtum verbreitenden Lehrer der Menschen. Ihn wird keine Gegenrede unfähig machen für sein Amt, denn er weiß, dass jene nicht nur seine Gegner, sondern auch meine Gegner sind. Und so weiß er auch, dass ich auf der Seite derer stehe, die für mich und meine Lehre eintreten, die ich selbst belehre von oben und die ich ausbilde für ein Amt, das ich selbst ihnen gegeben habe, weil ich ihren Willen erkannte von Ewigkeit. Amen.